Ich weiß nicht, ob ich das auf Anhieb so hinkriege. Kriegst du hin. Ja, meinst du? Ja, na sicher. Sicher. So, wie läuft das, Fifi? Ich will eh nur die ersten vier Dinge haben. So, Mabel ist Stranger-Tag. Können wir rein, ne? Ich erinnere mich wie heute, wie es damals war, wie deine Familie bei mir baute, sonnenklar. Romeo und Juliet, es ist 99. Romeo und Juliet, today we're pretty fine. And hard times stand together, since so long time. Baby boy, come and tell me. Damals war. Wie es damals war. Wie deine Familie bei mir baute. Wie ihre Familie bei mir baute. Sonnenklar, der Typ ist Hammer. Sonnenklar, die Rolle ist richtig. Und ich traute dir von Anfang an. Trotz krimineller Art. Trotz meiner meine Mutter früher sagte. Wie ihre Mutter früher sagte. Ging mit dir. Sie ging mit mir. Obwohl ich in der Schule versagte. Obwohl sie in der Schule versagte. Sie ständig sagte. Du und ich. Ständig sagte. Lange Story ohne Ende. Eine Geschichte. Story ohne Ende. Höhen und Tiefen. Ziemlich üble Wendung. Knast und Psychiatrie. Ja, Knast. Ja, Psychiatrie. Doch wir sind zusammen gechillt und soft gedealt und gehofft. Zusammen so ziemlich alles durchgemacht. Wir haben alles durchgemacht. Das gibt unserer Bindung heute. Ich glaub, das gibt uns so viel Kraft. So viel Kraft. Lass dich nicht mehr allein. Lass mich nicht mehr allein. Wenn du und ich noch mal fortgehen sollen. Auch wenn sie ich und pass ich auf dich auf. Auch wenn viele Leute das nicht wollen. Du bist mir Gold wert. Und sage nicht, dass ich dich liebe. Du weißt das schon seit 99. Nicht von früher reden, Baby. Ich will nicht von früher. Wär gern bei dir geblieben. Ich auch. Wir sehen uns wieder. Tell me, tell me, can you feel my ride?